besser, du gingst von mir. Und dennoch bist du irgendwie noch hier. Mir erzählt so vieles davon, der Duft vom Parfum, das Echo deiner Stimme. Nein, adieu, ich glaube nicht dran, was Abschied soll sein, wie ein Rendezvous klang. Das wird die Welt nicht groß bewegen, es drehte sich zu viel um uns. Auf London wird es weiter regnen, das aber ändert nichts für uns. Was will es für ihn denn geben? Eine Tür, die sich ihm nun verschloss. Wir liebten uns, kein Wort mehr redet, das Leben weitergeht. Das wird die Welt nicht groß bewegen, denn du wechselst nur das Haus. Drehen, Recht behält, danach sieht's aus. Der Staub der vielen goldenen Sterne ist, was die Galaxie zum Leuchten bringt. Wir liebten uns, kein Wort mehr weht, das Leben weitergeht. Das wird die Welt bewegen. Es wird ihn wirklich stören nicht. Die Erde wird wie stets sich drehen. Du hast verändert dich. Ich bin immer noch derselbe, der, den du hast einst so sehr geliebt. Da war nichts dran, kein Wort.